Werte Kerle und Kerlinnen, würde ein NPC so einen Podcast beginnen? Selbstverständlich nicht. Slay, aber TJ, der darf das so. Vollkommen auf Lock blicke ich an dieser Stelle Side-Eye auf das Voting zum Jugendwort 2023. So, Digger. Und mit diesem Bomben-Intro gehe ich voll goofy zu meiner Holden und zeige ihr meinen Riss. In diesem Sinne, YOLO. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 150. Bis zum 13.09.2023 läuft die Abstimmung zum Jugendwort 2023 auf den Seiten des Langenscheid Verlags. Das Siegerwort soll dann am 22.10.2023 bekannt gegeben werden. Welche Worte das sind, könnt ihr dann nachsehen oder hört euch das Intro nochmal an. Kommen wir zu etwas Sinnvollem. Es ist Sonntag, der 6.8.2023 und ich befinde mich in Engelskirchen am Freibad. Jetzt werden sich ein paar Leute überlegen, was will der alte dicke Mann denn am Freibad? Geht der schwimmen oder was? Nee, tut er nicht. Er wartet seinen Cash, weil hier der Parkplatz ist, von dem man am besten zur Waldkapelle kommt. Das Geräusch, was ihr hört, ist die Wasseraufbereitung des Freibads. Es hat eben noch richtig geregnet. Im Moment tut es das nicht. Ich hoffe, das bleibt jetzt so. Sehr weit ist es ja nicht, aber es muss ja gewartet werden. Der Environmental Cacher, seines Zeichens Reviewer, schöne Grüße an dieser Stelle, hat mich angeschrieben bzw. per Note darauf hingewiesen, dass dieser Cache eine Wartung nötig hat. Warum ist das so? Weil mehrere Leute, ich glaube seit Februar diesen Jahres, den Cache in Folge nicht gefunden haben. Ich habe jetzt so meine persönliche Mutmaßung, was da schiefgelaufen ist bei denen, weil der Cache liegt an einem Baum. Der Baum hat ein ausgeprägtes Wurzelwerk am Hang und wegseitig haben sie da unten schon so ziemlich alles weggegrabbelt, was es da zwischen den Wurzeln an Erde gibt. Das Problem ist nur, der Paddling liegt hinter dem Baum und da wird dann in der Regel nicht nachgeguckt, was dann dazu führt, dass die Leute den Cache nicht finden, weil an der offensichtlichen Stelle nichts liegt. So, jetzt fängt es an zu nieseln. Toll. Das brauche ich nicht. Das ist der Dauerregen von oben hingezogen hier. Wir werden sehen. Hallo. Komm wieder. Moin. Moin. Ja, ja. Knurr du. Aber hier ist ja einiges rausgebrochen am Hang. Eine ganze Menge Steine liegen auf dem Weg. Interessant, dass die ganzen Bäume hier Richtung Hang weggebrochen sind. Mhm. Umgefallen. Also in Bergrichtung, nicht runter auf den Weg. Ja, mutmaßlich, weil sie im Hang wesentlich stärker verwurzelt waren als hier auf der Wegseite. Und dann konnten sie nur noch da. Ob es da schon Studien drüber gibt, die Falldynamik von Bäumen unter Berücksichtigung der Verankerung des Wurzelwerks. Wir sind ja hier schon öfter hergegangen und ihr kennt das ja, auch dass hier so eine Quelle ist. Und jetzt hat hier jemand einen Regiestuhl hingestellt an diese Quelle. Das sieht ja lustig aus. Die Holde macht ein Foto und direkt an der Quelle geht es ja bergauf, hoch auf den Hügel zur Waldkapelle. Jetzt wird es wieder schweratmig. Es geht den Berg an. Was tut man nicht alles für die Community? Man ist quasi ja als Cache-Owner ein Community-Manager. Rutschig ist es. Rutschige Wurzeln. Da sind wir auch schon. Was liegt denn da? Ein Zweig. Aha. Für die Freunde der Waldrettungspunkte. Hier ist der Waldrettungspunkt 02-8850-1GM. Dann gehe ich mal schnell gucken, was mit dem Paddling ist. Okay, verstehe. Der Baum ist in sich gebrochen und weil er in sich gebrochen ist, sieht es hier recht schlimm aus. Irgendjemand hat hier eine ganze Menge Tannenzapfen in dieses Loch gelegt. Das sah hier schon mal anders aus. Ich bewege mich jetzt mal hinter den Baum, wo der Cache liegen soll. Und da ist der Stein. Der Stein ist noch da, aber tja, eine ganze Menge Ilex. Das muss jetzt hier mal weg, weil da möchte ich jetzt nicht durchklettern und mich pieksen. Ja, das ist natürlich doof jetzt. Da muss man sich ja echt mal richtig fies bücken. Rinde, abgebrochene Rinde. Krabbel, krabbel. So, da ist der Stein. Und ja, und tatsächlich ist da kein Paddling. Und nu? Ah, die Holde ist hinter mir. Tue ich da einen neuen Paddling hin? Hatten die Leute ja mal recht. Ah! So. Na gut. Ein wenig abpolstern. Stein drauflegen. Fertig ist. Und wieder runterkrabbeln. Ach je. Hier ist ja eigentlich eine schöne Treppe zum Runterkrabbeln. So über die Wurzeln. Aber da war er dann wohl weg. Tatsache. Unglaublich. Ja, sieht wild aus, der Baum. Naja, das war es auch schon, aber trotzdem komisch. Den muss schon einer mitgenommen haben, weil so selber oder einfach wegspülen tut er sich eigentlich nicht. Wenn ich hier den Hang runter gucke, sieht man direkt auch nichts. Ich mutmaße, da hat einem das Spiel nicht gefallen, wie auch immer. Na gut, dann können wir den ja wieder freischalten. Mal am Rande, ganz zu Anfang, lag der Cache hier direkt am Gebäude hinter einem losen Stein. Ich habe den damals verlegt, damit die hier nicht irgendwann die Kapelle abreißen. Und ich habe just jetzt mal an diese Stelle geguckt und da ist möglicherweise ein Open Cache. Frau, du hast doch einen QR-Code-Leser? Ja. Dann schau doch mal bitte. Kannst du den hier irgendwie mal kurz abrufen? Schauen wir doch mal, was das ist. Weil es ist ein Ü-Ei mit einem Dingen drin. Aber was soll das heißen? Nichts? Gut, nehmen wir mal die Rückseite hier. Oder hat er jetzt dahin gezeigt, ja, oder ja, was? Dann gucken wir mal, was das hier ist. Ein YouTube-Link steht hier. Drin. Ein YouTube-Link? Das ist ja interessant. Ja, hier steht auch YouTube. Aber bei dem anderen steht hier, das ist ein Open-Caching-Ding. Sieht auf jeden Fall nach Open-Caching aus. Muss man sich dafür anmelden? Anscheinend, ich muss mich bei YouTube anmelden, ich habe das Passwort nicht. Dann fotografier doch einfach die Dinger, dann können wir die zu Hause nochmal abrufen. Ich würde jetzt gerne mal wissen, was damit ist. Einfach nur mal ganz normal fotografieren. Achso. Mhm. Dann nehmen wir die andere Seite auch noch. Mich würde ja mal interessieren, wer jetzt hier, weil es ist, wie gesagt, ein Open-Caching-Ding drauf und genau das sollte eigentlich nicht passieren. Und jetzt kommen hier Hansels und fangen damit an. Das werden wir doch mal recherchieren, was das soll und von wem das ist. Das gehört eigentlich nicht so. Jetzt könnte ich natürlich mutmaßen, dass vielleicht die Person, die das Ding hier hingelegt hat, aber das ist eine reine Mutmaßung und eine böswillige Unterstellung, die Person, die das hier hingelegt hat, vielleicht ein Problem damit hat, dass mein Cache da liegt und den deswegen entsorgt hat. Das werden wir mal beobachten hier. Aber es ist schon interessant, auf was man kommt, wenn man mal genauer hinguckt und sich ein bisschen auskennt. Sachen gibt's. Na gut, ja, dann können wir eigentlich wieder, ne? Ich habe das Ü-Ei selbstverständlich wieder ordnungsgemäß platziert, wo es gewesen ist. Wenn da nämlich wirklich ein Open Cache dranhängt, dann kann man ja mal gucken. Aber mich interessiert jetzt schon mal, was da ist und wer hier dieses Paralleluniversum aufmacht. Ich weiß gar nicht, ob ich damals die Waldkapelle auch bei Open Caching angemeldet habe. Könnte ja sein, aber ich glaube nicht mehr. Obwohl, es ist ziemlich lange her. Damals habe ich ja noch so Sachen gemacht. Aber wenn, dann ist es mit Sicherheit nicht gepflegt, weil ich habe irgendwann die Sachen nur noch bei geocaching.com gepflegt und mich nicht um die alten Listings gekümmert. Vielleicht sind die da auch schon archiviert, keine Ahnung. Müsste ich eigentlich mal vorbeischauen. Und es ist ja jetzt auch August. War da nicht dieses Headquarter-Event? Ich glaube, ja, da war irgendwas. Wann war denn dieses Headquarter-Event von Open Caching? Ende August. Ja, ich habe den Termin nicht im Kopf. Kann ich gleich mal nachgucken zu Hause. Und zwar penne ich das nachher noch. Und dann so gucke ich am Montag und oh, das wäre ja gestern gewesen oder so. Ja, bei Schloss Burg an der Wupper. 24. 26. Aha. Die Holde sagt, es ist am 26. August. Dann werde ich da mal vorbeigehen, weil ich bin ja schon mal gespannt. Und dann treffe ich den Mika auch mal. Ist doch auch mal was. Ob der natürlich, ob des straffen Programms, was die dort an den Tag legen, Zeit hat, keine Ahnung. Das werden wir dann sehen. Was Besonderes ist das ja für mich da nicht. Ich kenne ja sowohl die Burg, da war ich als Kind mal mit meiner Großmutter auf so einer Kaffeefahrt, inklusive Führung, lang, lang ist's her. Und die Münchner Brücke, wo, glaube ich, am Sonntag dann irgendwelche Aktionen stattfinden, die kenne ich auch. Überhaupt eine sehr interessante Cache-Gegend gewesen damals. Da war, meine ich, auch irgendein Earth-Cache an so einer Schieferplatte. Also das ist ein Berg, der besteht wohl irgendwie aus Schiefergestein. Da musste man dann den Winkel messen. Da war irgendwas. Ja, jetzt, wo hier der ganze Wald fehlt, hat man ja einen sehr schönen Blick auf die Kirche in Engelskirchen. Ne? Dass da hinten das Pfarrhaus ist, das direkt da an der Kirche steht. Mit dem Walmdach und aus Fachwerk. Es ist im Moment ein ganz feiner, beständiger Niesel. Da möchte man die Jacke nicht aufmachen. Und obwohl wir sowas um die 15, 16 Grad haben, ist es ohne Ende schwül. Eine Blindschleiche. Das ist ja süß. Über den Weg. Ja. Ich gehe jetzt mal weg. Dann dürfte sie sich wieder bewegen. Ja, eine Blindschleiche. Das ist ja lustig. Die habe ich lange nicht mehr gesehen. In Kupfer. Ey, sonst müsste man sich mal ein Ästchen holen und sehen, dass die vom Weg runterkommt, bevor da einer drauf latscht oder die kaputt macht. Ja, genau, die checken das nicht. Wenn die jetzt nicht darüber macht, dann ist sie aber gleich weg. Na gut. Das habe ich echt lang nicht mehr gesehen. Da hat sich's doch heute echt mal gelohnt, dass wir hierher gegangen sind. Ich hätte die voll übersehen, weil ich habe gerade nicht auf den Boden geguckt. Und ich mit meinem Handy mache, ne? Für alle aufgeben, dass ich immer auf Handy gucke. Ja, und dann hast du eine Bewegung gesehen. Ich sehe schon auch auf den Boden gucke. Aha, das ist ja schön. Die Straßenschilder werden schwierig beim Erkennen, aber Bordsteinkanten und Stolperfallen sehe ich normalerweise. Naja, ich meine, wenn man jetzt hier irgendwelche Hänger hat, die hier wild belassen sind, wo die Sonne drauf knallt, da sind natürlich dann Eidechsen, Salamander und Blindschleichen. Und der Lebensraum. Der Lebensraum kommt wieder und die Lebensumstände für die sind ideal. Und gerade wenn hier so viel Steine sind, weil die brauchen ja die warmen Steine. Zu Hause habe ich dann den Link einfach nochmal aufgerufen, also den Link, der auf diesem Ü-Ei-Inlay war. Die eine Seite war lesbar und man kam dann auf Google Maps und hat in Google Maps dann eine Wegführung von der Kapelle zum Panoramabad gefunden, also da, wo wir quasi geparkt haben. Ich mutmaße jetzt, dass das einfach ein Teilstück von einer Runde ist, die irgendeiner gemacht hat. Vielleicht ist es auch eine private Cache-Geschichte, dass da einer was für Kinder ausgelegt hat. Keine Ahnung, weil ich habe weder auf Open Caching noch auf Geocaching.com irgendwas in der Richtung gefunden. Wobei, Geocaching.com eigentlich noch nicht. Vielleicht ist das ja so ein Letterbox-Ding. Wer weiß das schon, aber dann dürfte da eigentlich keine echte Station liegen, aus dem einfachen Grund, weil die 160 Meter zu meinem Final nicht gegeben wären. Gucken wir doch mal. Geocaching Maps. Ob wir da was finden in der Richtung? Engelskirchen. Also, es gibt also ein Verigo, aber ein Verigo, da müsste da oben nichts liegen. Dann gibt es unterhalb noch eine virtuelle Station, ein Final. Nö, also auch da findet man nichts. Ich wüsste also nicht, was da liegen sollte. Keine Ahnung. Naja, nach dem Spaziergang oben sind wir dann noch auf dem Friedhof vorbeigefahren. Wer die Friedhofskonserve gehört hat, der weiß das ja. Wir haben dort ein Grab, was irgendwann im Januar eingeebnet werden soll. Und dort habe ich dann schon mal das Grablicht geholt, weil ich die Tage beim Grabmalbauer vorbeigehen werde, um ihm zu sagen, dass er mir die Grabumrandung nach Hause liefern soll und den Grabstein dann dort aufbauen, wo er dann hin soll, nämlich auf einem anderen Grab, weil da passt er extra drauf. Und wir hatten das ja damals bei Anlage des Grabes so geregelt, dass dort dieser Grabstein auch seinen Ruheplatz finden soll für die nächsten 30 Jahre. Und es ist natürlich eine sehr interessante Geschichte, wenn du sonntags mit einer Karre, die haben hier so Friedhofskarren, das ist im Endeffekt eine kleinere Schubkarre. Man kann sich das vorstellen wie das Blechteil der Schubkarre. Nur ist da in Bodennähe eine Achse drunter. Das Ding hat einen Schiebegriff. Und an diesem Schiebegriff ist, ähnlich wie bei den Wagen beim Discounter oder so, so ein Münzeinwurf mit einer Kette, dass man den dann lösen kann. Zwei Stück haben wir davon an der Stelle, wo man vom kleinen Parkplatz aus draufkommt. Ja, dann nimmt man sich den und rumpelt dann über die Wege, teils befestigt, teils unbefestigt, bis zum Grab. Das war natürlich jetzt am Sonntag nicht so prickelnd, da so einen Lärm zu machen, aber hey, da stand nicht, dass man Sonntag halt nicht machen soll. Dann bin ich zu dem Grab und dachte schon, naja, wenn jetzt irgendeiner guckt, wie ich den Stein mit der Grablaterne einfach so in dieses Ding lade und damit zum Auto karre, ob ich da nicht vielleicht der große Lampendieb bin. Ich habe mir auch Mühe gegeben, mich möglichst verdächtig zu verhalten, aber es war niemand da, jedenfalls niemand, den ich gesehen habe. Und just als ich am Auto war, hörte ich schon recht laut Marschmusik. Ich muss dazu sagen, wir haben dieses Wochenende Schützenfest in Lindlar. Es ist immer am 1. August-Wochenende in Lindlar. Und August-Wochenende bedeutet, dass der Freitag schon ein Augusttag sein muss. Wir haben halt dieses Schützenfest mit Kirmes und allem und da gibt's auch diverse Umzüge. Und ich habe mir gedacht, warum ist gerade heute, just am Sonntag, so ein Lärm? Und warum gehen die Hauptstraße lang? Weil der König durfte noch nicht ausgeschossen sein. Es ist noch früh am Morgen. Was ist denn da los? Stellt sich raus, es geht wohl um die Kranzniederlegung auf dem Friedhof, denn es ging bis unten der Zug an das an den unteren Parkplatz, an das untere Tor und von dort sind sie dann ohne Ramtamtam und Musik über den Kirchplatz bis zum Ehrenmal gegangen. Ich denke, dass dann dort ja der Spielmannszug und gegebenenfalls der Bürgermeister und der Pastor und weiß der Geier einen Kranz hinlegen werden. Das hatte ich auch gar nicht mehr in Erinnerung, dass das in den letzten Jahren so gewesen ist oder zu der Zeit, wo ich noch aktiv im Schützenverein war. Naja, wäre ich 10 Minuten später dran gewesen, dann hätten die mich schon gesehen, wie ich dann die Lampe entferne. Aber gut, vielleicht hat es ja doch einer mitgekriegt und bei uns kommt dann irgendeiner vorbei oder man wartet drauf, ob wir uns vielleicht beschweren, dass plötzlich die Lampe vom Grab entschwunden ist. Keine Ahnung, wir werden sehen. Dann kam auch meine Holde. Wir haben das Ding eingeladen, ich habe die Karre zurückgebracht und das war's. So kann ich jetzt die Tage beim Grabmalbauer vorbeigehen und alles Weitere veranlassen. Vielleicht reicht auch ein Anruf, da muss ich da nicht extra hinfahren. Soweit zum Sonntag. Gestern, am Samstag, hatte ich hingegen ein ganz anderes Projekt am Start. Diesmal handelt es sich nicht um einen meiner Caches, sondern um einen Cache, der doch überregionale Bekanntheit hat, um den es schade wäre, wenn er ins Archiv gehen würde. Der eine oder andere, der die schweigende Mehrheit hört, hat es vielleicht mitbekommen. Ich hatte anlässlich des Wikinger-Events dem derzeitigen Eigner des Caches angeboten, ihm zur Hand zu gehen, weil das Final des Caches abhanden gekommen ist und er aber nicht unbedingt die Möglichkeiten hat, das in der Form nachzubauen, wie es gewesen ist. Ja, und da habe ich mich jetzt mal dran gegeben. Ich hatte also diverse Sachen bestellt im Vorfeld. Das sind zum Teil Blechteile gewesen, die schon mal grob auf Maß geschnitten sind, damit ich das dann nicht auch noch machen musste. Aber die ganze Feinarbeit und auch die Drehteile oder so, die sind natürlich noch anzufertigen. Und da habe ich dann just gestern mit angefangen. Es fehlt zwar noch eine Lieferung von Vormaterialien, aber das ist jetzt erstmal nicht das Problem. Den, ich denke, schwierigsten Teil, den konnte ich dann gestern fertigstellen. Und das Ganze geht also seinen Gang. Und ich bin deswegen guter Hoffnung, dass vielleicht Ende des Monats, wenn jetzt wirklich alles so geliefert wird, dass ich es fertigstellen kann, dass möglicherweise Ende des Monats der Cache wieder an den Start gehen kann. Und das wäre doch schön. Und das freut mich doch in gewisser Weise, dass ich dann dazu beitragen konnte, dass dieser Cache nicht ins Archiv geht, sondern weiter Bestand hat, auch in Gedenken an den ehemaligen Owner, der ja vor Jahren verstorben ist. Auch macht's mal wieder Spaß, da handwerklich tätig zu sein. Apropos guter Hoffnung. Nein, niemand hat die Absicht, sich zu vermehren, zumal die Zeiten mehr als interessant zu werden scheinen. Diesen Zeiten ist aber unsere derzeit noch unvollständige PV-Anlage geschuldet. Die Betonung liegt auf noch, denn der Fertigstellungstermin könnte in greifbare Nähe gerückt sein. Könnte sein. Ihr habt richtig gehört, denn ich glaube es erst, wenn die Anlage vollständig ist und läuft. Neulich an einem Freitag Anfang Juli erreichte uns der Anruf, dass der mit der Anlage georderte Speicher endlich eingetroffen sei und man sofort vorbeikommen wolle, um ihn zu installieren. Da wir just zu diesem Zeitpunkt auf einem Waldweg in Heiterbu standen, die älteren HörerInnen erinnern sich, mussten wir das bedauerlicherweise verschieben. Der Anlagenbauer sollte sich kommenden Dienstag nochmals melden, was er nicht tat. Nachdem noch einige Tage ins Land gegangen waren, rief meine Holde dort an. Wie man ihr sagte, sei der koordinierende Mitarbeiter krank und man wolle nachhören, was sich tun ließe. Meine Holde ließ sich nicht beirren und fragte, ob sich unser Speicher denn noch im Hause befände oder ob man ihn inzwischen woanders eingebaut hätte, worauf man ihr versicherte, dass er noch dort sei und zum Einbau bei uns bereitstünde. So weit, so gut. Doch es tat sich nix. Darum rief meine Holde Anfang August nochmals an, worauf man ihr versprach, sich Anfang der Woche bei ihr zu melden, was, oh Wunder, tatsächlich geschah. Und jetzt haben wir einen Termin, an dem der Speicher endlich eingebaut werden wird. Hoffentlich. Wenn niemand krank wird oder der Speicher beim Einladen aus dem Auto fällt, was weiß denn ich. Das bedeutet, dass das Drama PV-Anlage unter Umständen möglicherweise vielleicht nunmehr nach 18 Monaten sein Ende findet. Finden könnte. Möglicherweise. Bevor die dunkle Jahreszeit beginnt und die Sonne sich hinter Herbstregen und Winterstürmen versteckt und sich das Thema temporäre Autarkie zunächst erledigt hat. Und mit dieser herben Enttäuschung endet diese Konserve. Das war Konservenradio Dosenhausen Konserve 150 vom 10.08.2023. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.